Mit Hilfe der zahlreichen Fans und Mitglieder konnte der GAK die Fortführungskaution von 30.000 Euro bezahlen. Damit ist das Überleben des Clubs für Februar gesichert. Die nächste Monatsrate soll laut Präsident Kürschner von der Vorstandsriege gestellt werden. Auch die Einstellung des Profibetriebes soll den Weg in eine erfolgreiche Zukunft ebnen. Mit dieser Aktion wollen die Rotjacken ein weiteres Lebenszeichen setzen. Doch soll der GAK in dieser Verfassung überhaupt weiter bestehen? Ich finde, der GAK ist ein Traditionsclub, der soll ja schon bestehen bleiben, nur wenn es finanziell nicht klarkommen in dieser Liga und sollten es absteigen. Also von mir aus kann der GAK ruhig Konkurs gehen, mir sind es wurscht. Im Grunde genommen finde ich Vereinspatriotismus ja gar nicht so schlecht, dass Menschen ihren Verein behalten wollen. Aber ich finde so Nasenpopel-Aktionen einfach unkorrekt, dann sollen es lieber ihr Geld sozial schwachen Menschen spenden und nicht dem Verein. Im Grunde genommen soll der GAK nicht weiter bestehen. Prinzipiell wünsche ich dem GAK natürlich, dass sie weiter bestehen können. Allerdings ist die Frage, ob das mit dem Management und mit dem Vorstand weiter so gehen wird. Weil nachdem sie jetzt dreimal in Folge quasi die ganze Sache ziemlich abgeklärt haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass da ohne gröbere Einschnitte im Management das so weiter bestehen kann. Es ist definitiv schön, wenn so ein Traditionsverein in Graz weiter bestehen könnte, nachdem es ja sportliche Erfolge gegeben hat in der jüngeren Vergangenheit. Nur wenn es so weiter wirtschaften, werden ihnen die Spiele davonlaufen, dann werden auch die sportlichen Erfolge ausbleiben und dann wird auch keiner mehr ins Stadion kommen und dann bleibt vom GAK eigentlich nur mehr der Name über. So, ich wünsche ihnen das Beste, aber ich zweifle sehr, dass das wirklich gut gehen kann. Also ich finde schon, dass der GAK weiter bestehen soll, da ich mal ein großer Fan war. Ich war auch damals bei der Meisterschaft dabei und ich hoffe schon, dass der GAK weiter besteht. Der GAK soll meiner Meinung nach weiter bestehen. Da ist hinten herum so viel gespült worden, dass das Geld verschwunden ist, weil sonst gibt es das nicht. Und das alt eingesessene Grazer Verein, den wir auf jeden Fall weiter brauchen. Ich weiß nicht, wie es in den Vorständen ausschaut, aber irgendwer sollte das machen. Und zwar die Leute, die das Geld eingesteckt haben, die sollten noch irgendwas zurückzahlen. Die Meinungen in der Bevölkerung sind geteilt. Präsident Kürschner wird die weitere Vorgehensweise im Laufe dieses Monats bekannt geben. Die Optimisten unter den Befragten dürfen sich, angesichts der aktuellen Lage, berechtigte Hoffnungen auf ein Weiterbestehen des Clubs machen.